Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt in der Nikolausnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, offene Sendung heute Nacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr wählen 0130 29 11 oder faxen 0130 11 51 22. Oder ihr könnt auch mailen, und zwar 1 Live, bitte zusammenschreiben, 1live@wdr.de. Marcel, 16 Jahre. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel. Was ist denn dein Thema? Ja, ich wollte dir was erzählen. Also seit so ungefähr anderthalb Jahren muss ich nach der Schule immer zu meiner Nachbarin gehen. Und ja, also das war dann so, ich habe dann mal gemerkt, dass sie dann immer, wenn ich auf Toilette gehe, dass sie dann immer dabei zusieht. Aber das hat mich dann noch nicht weiter gestört, weil ich habe mich dann einfach gedreht von ihr. Wie alt ist denn die Nachbarin? Ja, die ist 50. 50? Ja. Und warum musst du seit anderthalb Jahren zu der Nachbarin gehen? Ja, weil, also meine Eltern sind geschieden und ich lebe jetzt mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Und sie meint, also ich sollte nach der Schule besser beaufsichtigt sein und nicht alleine zu Hause in der Wohnung sein. So, jetzt hast du bemerkt, dass die 50-jährige Nachbarin dir beim Pinkeln zuguckt. Ja, so kann man das sagen. Wie hast du das denn bemerkt? Ja, also immer, wenn ich von Toilette gehe, dann läuft meine Nachbarin durch den Flur. Und also das ist eigentlich nicht normal, weil sonst sitzt sie die ganze Zeit in der Küche. Ist vielleicht noch nicht so der ganz klare Beweis, ne? Weil, dass sie durch den Flur läuft. Hast du denn schon mal bemerkt, dass sie durchs Schlüsselloch guckt? Nein, das habe ich direkt noch nicht gesehen. Also, aber ja, dann das wurde später noch viel klarer. Mhm. Erzähl also, mal weiter, ja. Ja, also so vor ungefähr 7 Monaten oder so, dann stand sie mal mit einer offenen Bluse vor mir. Also als ich reingekommen bin. Mhm. Und das ja, sie hat mir dann praktisch das Angebot gemacht, dass ich ihre Brüste berühren soll. Mhm. Du hast das gemacht? Nein, also ich weiß nicht, ich finde meine Nachbarin irgendwie nicht so schön. Mhm. Also sie haut dich nicht gerade um, erotisch gesehen, von der erotischen Seite. Nee. Ja gut, dann hast du gesagt, nein, ich will das nicht, und dann? Ja, dann ging das aber immer so weiter und ja, jeden Tag nach der Schule dann jedes Mal das Gleiche und... Wie, jedes Mal Bluse auf? Ja. Mhm. Und dann habe ich auch mal mit meiner Mutter drüber gesprochen. Und, was sagt die Mutter? Ja, die hat mir das nicht geglaubt. Mhm. Weil sie meinte so, ja, ich hätte irgendwie so Probleme mit mir selber, weil... wegen der Scheidung von meinen Eltern. Mhm. Und dann hatte ich auch mit der Nachbarin gesprochen, die hat alles abgestritten. Mhm. Was ist denn das Heftigste, was vorgefallen ist? Gibt es noch eine Steigerung zur Blusenöffnung? Ja, also beim Mittagessen dann hat sie dann angefangen, mir mal über den Oberschenkel zu streicheln erst und dann später ist sie mir dann noch zwischen die Beine gegangen. Und ging es dann noch weiter? Ja, sie wollte dann gern, dass ich meine Hose dann auch noch aufmachte. Hast du das gemacht? Mm-mm. Nee. Erst nicht, aber dann... Wie, dann doch? Nein, später habe ich dann doch, ich habe dann irgendwie keinen Ausweg mehr gesehen und dann habe ich doch ihre Brüste berührt, damit sie vielleicht dann nicht noch mehr will. Und ist deine Rechnung aufgegangen? Mm-mm. Was also, passierte denn dann noch? Ja, das geht eigentlich immer noch so, dass ich dann, also wenn halt Schulzeit ist, dass ich dann immer noch meistens zu ihr gehen muss. Außer wenn ich mal zu meiner Oma kann, aber die ist meistens nicht da. Gab es denn direkten sexuellen Kontakt zwischen euch beiden schon? Ja, ich habe ihre Brüste berührt und sie hat mich dann auch gestreichelt. Aber weiter ging's nicht? Nein, aber sie hätte das gern und sie redet dann noch immer so. Marcel, das hast du jetzt deiner Mutter erzählt. Ja. Und die glaubt dir das nicht? Nein. Glaube ich dir das? Bitte? Glaube ich dir das? Ja, also wenn ich das erzähle, ja. Ja. Du bist ja nun 16 Jahre alt. Du bist ja nun fast wirklich kein Kind, bist du nun überhaupt nicht mehr. Nein, ich habe mit meiner Mutter auch schon darüber geredet, ob ich nicht endlich einen eigenen Wohnungsschlüssel haben kann und dass ich dann in die Wohnung kann. Hör mal, wie hältst du das denn aus, zu dieser Frau denn immer noch zu gehen? Das verstehe ich nicht. Das muss dir doch megamäßig gegen den Strich gehen und auf die Nerven. Ich krieg dann aber sonst immer Hausarrest, wenn ich nicht zu der hingehe und dann kann ich mich nicht mal mehr mit meinen Freunden treffen. Und der berechtigte Anspruch, mit 16 Jahren einen Schlüssel für die Wohnung zu bekommen, das weiß deine Mutter einfach so vom Tisch, oder wie? Ja, ich würde auch viel lieber bei meinem Vater wohnen, aber meine Mutter sagt, das geht nicht und sie sagt auch, sie weiß gar nicht, wo mein Vater ist. Also ganz, ganz klare Sache ist, dass deine Mutter dir das nicht abnimmt mit der Nachbarin. Ja. Hast du es ihr denn jetzt erneut nochmal gesagt oder ist das Thema gar nicht mehr jetzt... Ja, ich brauche das gar nicht anzusprechen, dann weil... Winkt sie gleich ab. Ja. Marcel, ich kann dir wirklich nur raten, dass du da auf deine Rechte pochen solltest mit 16 Jahren und nicht immer diese Tortur da an dir mit dir machen lassen solltest. Ja, ich bin auch schon zu Beratungsstellen gegangen und die haben mir immer wieder gesagt, ich soll nochmal mit meiner Mutter drüber reden und ja... Was für Beratungsstellen waren das denn? Ja, also ich war einmal bei Pro Familia und dann bei so einem Jugendtelefon und die haben halt immer das Gleiche gesagt und dann haben die mir auch immer gesagt, dass ich wohl nur Mist erzähle. Du hast wirklich keine Hoffnung, dass du deine Mutter davon überzeugen kannst? Also ich weiß ganz genau, dass wenn ich dann mal 18 bin, dass ich dann sofort ausziehen werde, egal was ich dann mache. Egal was jetzt ist, weiger dich zu dieser Frau zu gehen, Mensch. Gehst du da, ist das fast täglich, dass du da hingehst? Ja, immer nach der Schule. Ist doch Wahnsinn. Ja. Ist doch wirklich, weiger dich. Lass es eskalieren mit deiner Mutter, den Streit. Weiger dich. Und wenn alle Stricke reißen, wende dich ans Jugendamt. Ich weiß nur, hast du schon zwei Beratungsstellen aufgesucht und die haben dir nicht großartig weitergeholfen. Mhm. Und dann sei du penetrant und geh zur dritten. Weil so geht es ja nicht weiter. Irgendwann passieren vielleicht noch unangenehmere Dinge. Und du hast es dann irgendwann auszubaden und hast dich damit rumzuschlagen. Ja, das ist zwar schon... Das sind sexuelle Übergriffe einer erwachsenen Person gegenüber einem noch nicht erwachsenen Menschen. Das ist ganz klar, ob das nun ein Mann ist oder eine Frau. Ja, ich weiß, also ich habe auch schon mal an Selbstmord gedacht, ob das ein Ausweg wäre, aber ich habe mir dann gedacht, den Gefallen, den tue ich denen nicht. Das ist auch die richtige Einstellung. Das ist mit Sicherheit kein Ausweg, Marcel. Bitte, geh nicht mehr zu dieser Frau. Ja, wie soll ich das denn machen? Nochmal mit der Mutter reden. Ja, das sagt man mir aber überall. Funktioniert nicht. Dann wende dich ans Jugendamt. Wende dich ans Jugendamt, Marcel. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit übers Jugendamt, dass du irgendwo alleine wohnen kannst, wenn das überhaupt nicht klappt mit der Mutter. Ich kenne Fälle, dass auch 16-Jährige dann eine Wohnung bezahlt bekommen vom Jugendamt, dass da was betreut wird und dass das irgendwie organisiert wird. Mhm. Ja, also, ich habe auch schon mal versucht, mit meinem Vater Kontakt aufzunehmen. Mhm. Bloß, das ist so, also weil der so oft auf Geschäftsreisen ist, deswegen ist auch die Ehe praktisch geschieden worden. Mhm. Und deswegen hat meine Mutter halt das Sorgerecht bekommen. Hast du denn einen guten Draht zu dem Vater? Ja, eigentlich schon. Also in den Sommerferien, also dann weiß ich nicht, dann vergesse ich das alles. Und wenn ich mit meinem Vater zusammen bin, dann ist das alles was ganz anderes. Dann würde ich das auch zweigleisig machen. Ist der Vater eingeweiht? Weiß der von dieser Geschichte? Dem wollte ich das nicht erzählen, damit ich mit ihm... so weiter unbelastet meinen Spaß haben kann. Marcel, erzähl es ihm. Das ist deine vertraute Person und du hast deinen Papa gerne und er dich wahrscheinlich auch sehr. Dann sag ihm auch dieses. Das scheint dich ja wirklich doch sehr zu belasten. Erzähle ihm das alles. Und berate vielleicht auch zusammen nochmal mit ihm, welche Schritte da einzuleiten sind. Ob das das Jugendamt ist oder ob er mal mit deiner Mutter redet, ob das nochmal möglich ist, weiß ich nicht. Bezieh den Vater auf jeden Fall mit ein. Mhm. Und ich glaube, dass ihr auch weiterhin euren Spaß haben werdet, wenn du ihm das gesagt hast. Klar, ne? Zum Guten, wenn man gut miteinander kann, wenn man befreundet ist, dann gehört auch Vertrauen dazu. Und die enge Beziehung zwischen deinem Vater beruht ja auf Vertrauen. Also muss man das auch sagen können. Ja, darf ich meinen Vater eben noch grüßen? Mach das, Marcel. Ja, also, hallo Papa, also Herr Hardinghaus, ich grüße dich, ne? Und falls du das jetzt gehört hast, dann müssen wir da mal drüber reden. Marcel, sprich ihn an und dann überleg das mit dem Jugendamt. Und geh nicht mehr zu dieser Frau. Ja. Alles klar? Ja, gut. Toi, toi, toi. Meldest du dich nochmal bei mir? Mach ich. Würde ich gerne nochmal erfahren, wie das weitergegangen ist. Ja, mach ich, Thomas. Viel Glück, alles Gute, Marcel. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Inge, 65. Ja, grüß dich, Jürgen. Guten Morgen. Ich habe eigentlich das Thema gestern Verbot in Liebe noch. Verbot in Liebe, ja. Ja, und da habe ich eine Mutter gehört, dass sie gesagt hat, ihre Tochter würde mit ihrem Stiefbruder zusammen wohnen. Mit dem Halbbruder, genau. Mhm. Mit dem Halbbruder. Mhm. Und zwar habe ich den gleichen Fall erlebt. Meine Tochter, die hat meinen Bruder geheiratet, also meinen leiblichen Bruder. Deinen leiblichen Bruder? Ja. Also ihren Onkel quasi? Ja. Ist das rechtlich überhaupt möglich? Ja, das ist rechtlich. Das ist möglich. Ich habe mich überall erkundigt. Ich bin gerade zur Kriminalpolizei gerannt, ob das nicht Blutschande wäre. Ja, ja. Keine Auskunft drüber. Mhm. Ich bin aufs Standesamt gerannt, habe mich befragt, ob das möglich wäre, dass die heiraten dürfen. Mhm. Da sagte man mir, also das wäre möglich, dass sie heiraten können. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel in der Ehe Kinder kommen. Mhm. Dann wird es heikel. Nein, wird es noch nicht heikel. Aber wenn die Kinder kriegen, dann kommt die Geisteskrankheit durch. Aha, aha. Und eines schönen Tages wurde sie schwanger von meinem Bruder. Mhm. Und dann ist er nach Holland gefahren und hat sich das Kind abtreiben lassen. Mhm. Ich sag mir dann nur was, das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte, die du da erzählst. Ja. Erstmal, wie viele Jahre waren die auseinander oder sind die auseinander? Meine Tochter war damals 24 und mein Bruder war 38. Mhm. Wie hast du das mitbekommen, herausbekommen? Oh, ganz, ganz hintertückisch haben sie das gemacht mit mir. Wie denn? Und zwar haben sie mich mal eingeladen. Sie wollten mir mal was zeigen. Mhm. Ja, ich wusste nie, was da los war. Ich bin auf den Gedanken nie gekommen, dass die beiden mal ein Verhältnis haben. Mhm. Dann haben sie mich in eine Wohnung rein transportiert und haben gesagt, das ist unsere zukünftige Wohnung. Ja. Sag ich, wie? Ihr beide, ihr seid wohl wahnsinnig. Mhm. Und daraufhin habe ich dann die Schritte eingeleitet. Mhm. Ja, es kam dazu, die haben geheiratet. Die haben geheiratet. War denn, nachdem die beiden, die das offenbart haben, erstmal das Verhältnis unterbrochen zwischen dir und deiner Tochter? Total. Auch mein Bruder. Zum Bruder auch. Also alle du warst beide. Absolut geschockt und ich war geschockt. Also meine ganze Verwandtschaft, meine ganzen Geschwister, die waren also außer sich. Die haben alle mit ihnen gesprochen. Wie lange hatten die das denn schon eingefädelt? Wie lange haben die es geheim gehalten? Ja, meine Tochter, die hat bei mir gewohnt. Sie hatte damals schon zwei uneheliche Kinder. Mhm. Und mein Bruder kam des Öfters von Kassel runter auf Urlaub zu uns. Und da, ich bin arbeiten gegangen und da muss ich das eingefädelt haben, tagsüber. Und wie viele Jahre lief das? Schon? Das ist jetzt 15 Jahre her. Nee, ich meine, bevor du das dann erfahren hast. Ach so, das ging gut ein Jahr lang. Gut ein Jahr lang. Ja. Wem hast du es am meisten übel genommen? Deiner Tochter oder dem Bruder? Alle beiden. Allen beiden gleich? Alle beide. 15 Jahre ist die Sache nun schon vorbei. Sind die beiden heute immer noch verheiratet? Nein, die haben sich nach 5 Jahren scheiden lassen. Mhm. Hat sich das Verhältnis denn dann irgendwann wieder verbessert zwischen dir und dem Bruder und der Tochter? Also mit meinem Bruder ja, so oh lala. Mhm. Aber mit meiner Tochter bin ich immer noch nicht. Immer noch nicht? Nee. Das heißt auch während dieser ganzen... Nötige. Das heißt auch während der ganzen Ehe... War Funkstille zwischen euch? Alles Funkstille. Mhm. Oh, das ging hier lange. Also konntest du die Anruferin gestern, die Petra war das, glaube ich, kannst du gut verstehen und du kannst alles nachvollziehen. Kann ich alles mitfühlen. Mhm. Also wenn mir zumute war, kann ich gar nicht hergeben jetzt. Das gilt ja dann auch so als Schande, ne? Innerhalb der Familie und der Gesellschaft. Sicher. Hast du das auch zu spüren bekommen von den Verwandten, dass man auf dich letztendlich auch herabschaute und sagt, das ist die Mutter von der, die das und das gemacht hat? Eigentlich von meiner Verwandtschaft selber nicht, nö. Also die haben schon alle zu dir dann gehalten? Ja, ja. Aber ja. Die restliche Verwandtschaft hat deine Tochter und den Bruder geschnitten? Alle beide, ja. Mhm. Mhm. Alle beide. Hättest du denn, die Petra war ja gestern auch in einer richtigen Notsituation. Ja. Hättest du einen Rat an sie, was sie machen soll jetzt? Sie soll sie gehen lassen. Mhm. Sie kann nichts machen, das ist erlaubt. Dann haben sie mir weil ich da dagegen war, noch dagegen war, wie ich es erfahren habe, da waren sie so dreist gewesen, die haben zu einem gewissen Dr. Borrell geschrieben, ich weiß nicht, ob dieser Name bekannt ist. Das ist irgend so ein Seelen. So ein Berater, ja. Du bist in irgendeiner Zeitung, richtig, ne? Ja. Und da haben sie mir den Brief unter die Nase gehängt, auch er hat gesagt, wenn sie sich lieben, sollen sie heiraten und sollen auf mich nicht achten. Bist du nicht jetzt sehr traurig, dass du nach all diesen vielen Jahren, 15 Jahre sind es her, immer noch keinen guten Kontakt wieder zu deiner Tochter hast? Ja, schon. Ich meine, ich habe ja mehrere Kinder, aber es ist nicht so, wie es früher war. Ist es denn auch so, dass du ihr das bis heute eigentlich nicht verzeihen kannst? Nee, weil ich habe ja mit meinem Bruder dadurch auch Funkstille gehabt. Ist sie jetzt wieder verheiratet, die Tochter? Nein, sie lebt so mit einem zusammen. Und aus dieser Ehe sind dann keine Kinder entstanden? Eine Abtreibung hast du gerade erzählt? Nein, das eine Kind, was sie erwartet hat, sind sie nach Holland gefahren und hat sie es abtreiben lassen. Also ein übles Kapitel in deiner Biografie ist das? Ja. Zum Thema verbotene Liebe. Ja. Liebe Inge, vielen Dank für deinen Anruf und das Vertrauen. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Jürgen. Tschüss, Inge. Tschüss. Herzlich willkommen, Carmen, 27 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Carmen. Und zwar habe ich ein Problem, und zwar habe ich eine Weißfleckenkrankheit. Eine Weißfleckenkrankheit? Ja. Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Das ist eine, also sogenannte Vitiligo, und das heißt, dass ich am ganzen Körper weiße Flecken habe. Ach, und wie groß sind die? Also stellenweise so wie 5 Markstücke, und im Gesicht habe ich sie ziemlich groß. Also um die Augen habe ich sie ganz groß und um die Nase und um den Mund. Also sieht dann die Haut richtig, also ganz schneeweiß aus? Ja, also die werden auch nicht mehr braun und... Also es unterscheidet sich ganz klar von der hellen Hautfarbe. Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz schneeweiß. Ja. Dann sieht dein Gesicht sehr ungewöhnlich jetzt aus. Ja, wie ein Monster, sag ich mal. Wie ein Monster. Ja. Und jetzt war ich schon bei verschiedenen Hautärzten und in Unikliniken und die haben mich dann nach Amerika geschickt, weil die da fortgeschrittener werden. Ist das eine sehr seltene Krankheit? Also 1% der Weltbevölkerung hat das. Das ist aber auch nicht so viel dann, nee, ne? Nee. Und jetzt muss ich mich also immer schminken, das heißt, ich habe so Abdeck-Make-up und das ist also ziemlich dick und jetzt bin ich immer halt ziemlich dick geschminkt. Und ich gehe auch ungeschminkt überhaupt nicht aus dem Haus. Wie lange hast du diese Krankheit schon? 3 bis 4 Jahre ungefähr. Und die trat plötzlich auf, von heute auf morgen? Ja, von heute auf morgen. Und also erst am Auge und dann wird es immer mehr. Und hat dir jemand erzählt, wie das kommt? Ist das genetisch bedingt? Nee, also die Ärzte wissen selber nicht, was es ist. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt, die Pigmente werden abgestorben. Der andere sagt, es wäre ein Enzymmangel der Haut. Und Sonne, Sonnenbank und so hilft auch alles nicht? Nee, um Gottes Willen. Wird die normale Haut braun und... Und die anderen bleiben weiß? Die bleibt weiß. Du sagst du gerade, dass du in Amerika warst. Wie war das erfolgreich? Nee, überhaupt nicht. Also die wussten gar nicht, warum ich da hinkomme. Und die haben mir eben halt so Medikamente gegeben, so Creme. Aber es hilft auch alles nichts. Und jetzt habe ich ab Montag einen Termin in Hamburg, und zwar haben die eine neue Variation, und zwar operativ. Die holen Zellen vom Po und das tun die dann einlegen und dann kriege ich die Haut, die weißen Flecken weggefleckt, so, also wie weggeschabt. Ja. Und dann kriege ich die Haut draufgelegt. Also die züchten quasi deine eigene Haut nach. Ja, genau, die Hauttransplantation. Die noch gesunde Haut am Po. Ja. Also am Po hast du es nicht so stark. Nee, da habe ich nicht so stark. Ja. Züchten das nach und wollen das dann transplantieren quasi. Ja, genau. Und dann kriege ich die eben halt ins Gesicht. Mal, weil im Gesicht habe ich es wirklich ganz stark. Und ich habe also ziemlich oft Depressionen und. Aber das ist doch auch ein wahnsinniger Eingriff. Da muss ja die gesamte Gesichtshaut abgezogen werden. Ja. Und dann neu aufgesetzt. Ja. Ich habe schon Bestrahlung, alles bekommen, Medikamente habe ich schon genommen, weil ich komme damit echt nicht klar. Ich bin jetzt 27 und... Weißt du genau, wie die das machen? Wird man dahinter irgendwie Narben, so am Ohr sehen? Oder also die haben gesagt, man sieht hinterher nichts. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, man sieht es nicht. Und sind die Erfolgschancen denn groß oder kann es passieren, dass die dann neu aufgesetzte Haut nach einer gewissen Zeit wieder weißfleckig wird? Ich hoffe es nicht. Haben die Ärzte sich dazu geäußert? Also die haben gesagt, ich müsste 2 Jahre lang fleckenfrei sein, also dass die Flecken nicht mehr nachkommen. Mhm. Aber momentan, also jedes Mal, wenn ich in die Sonne gehe oder so, also kommen die Flecken nach. Mhm. Also es ziemlich schlimm. Also Sonne aktiviert das sogar. Ja. 27 Jahre alt bist du, hast du gesagt. Ja. Das hat dann wahrscheinlich auch gravierende Auswirkungen auf dein ganz normales Leben, auf den Alltag. Ne? Auf jeden Fall. Welche denn? Ich gehe nicht mehr schwimmen, weil ich habe auch, also zwischen der Brust und im Genitalbereich, an den Beinen fängt es an und ja, also dann gehe ich also ungeschminkt nicht an den Briefkasten oder an den Mülleimer. Also ich mache ungeschminkt überhaupt nicht die Türe auf. Was machst du beruflich? Ich bin Altenpflegerin, bin aber im Nachtdienst tätig. Also da ich auch tagsüber wirklich mit keinen Leuten was zu tun habe. Mhm. Also hat diese Krankheit dich jetzt sehr isoliert? Ja, also ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr. So, also so am Telefon oder so bin ich schon ein bisschen lockerer. Aber klingt so, ganz normal, ja. Ja, aber wenn mich jemand so trifft oder so, also immer mit der dicken Schminke. Also wenn ich dann jemand kennenlerne und dann gehe ich immer mit Schminke ins Bett und dann morgens. Also, ja, genau. Wie ist das so, wenn du mit Jungs oder Männern in Kontakt kommst? Ja gut, also ich habe so eigentlich noch mit meinem Ex-Freund so guten Kontakt und der respektiert das so, weil er eben halt dabei war, wie es angefangen hat. Aber ja, die Beziehung ist eben halt nicht mehr so. Und also du hättest jetzt auch Hemmungen, einen neuen Mann kennenzulernen? Auf jeden Fall. Also da scheitert das dann meistens, wenn es dann eben halt zum Intimeren geht. Ne? Ja. Also ich traue mich nicht, mich auszuziehen, weil ich eben halt auch fast am ganzen Körper die weißen Flecken habe. Weh tut das nicht, ne? Nee. Wie sieht es so aus mit Freundinnen? Hast du wenigstens noch ein paar enge Freundinnen? Ja, also ich habe eine ganz gute Freundin, mit der fahre ich jetzt auch nach Hamburg, also die begleitet mich jetzt und ja, mal schauen, was da rauskommt. Und Eltern? Gibt es noch Eltern? Ja, meine Mutter. Die hält dann auch zu dir? Ja. Mensch, ja, Carmen. Ja, ist schon schlimm, ja. Am Montag ist die Operation. Nee, am Montag muss ich mich erstmal vorstellen. Ach so, in der Klinik. Muss ich jetzt erstmal hinfahren. Also es sind 500 Kilometer bis dahin. Aber ich nehme das auf. Ich bin ja auch nach Amerika geflogen. Nur das Blöde ist, die Krankenkassen übernehmen überhaupt nichts. Ne? Das heißt, Amerika hast du auch selbst zahlen müssen? Alles selbst. Wie viel war das? Das waren rund 1600 Mark. Jetzt mit Flug, mit allem drum und dran. Ich war jetzt nur 7 Tage da. Und die Krankenkassen bezahlen das auch nicht, wenn du das hier in Deutschland machst? Nein, also die haben gesagt, nur wenn es eben halt Erfolg bringt. Also da habe ich mich auch schon ziemlich aufgeregt. Ich habe gesagt, andere Leute, die kriegen alles bezahlt. Klar. Also, weil hier ist doch nun ganz nachweislich zu belegen, dass du auch ganz große persönliche und psychische Probleme dadurch hast. Auf jeden Fall. Ne? Jetzt war ich eben halt noch nicht beim Psychologen oder so. Also schäme ich auch unwahrscheinlich, dahin zu gehen. Ne? Ja, aber da brauchst du dich bei Ärzten und Psychologen. Ja gut, aber ich denke mir immer, die können mir eh nicht helfen. Die machen mir die Flecken auch nicht weg. Nee, der Psychologe macht ja. Der Psychologe macht sie dir nicht weg, das ist ja völlig recht. Deswegen finde ich diesen chirurgischen Schritt auch durchaus sinnvoll, wenn da eine gewisse Chance besteht. Ja, auf jeden Fall mein Gesicht. Wann würde frühestens die Operation sein? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, jetzt machen sie das im Herbst oder im Winter, haben die gesagt. Also solange die Haut noch nicht braun ist. Also UV-Strahlen darf ich überhaupt keine kriegen jetzt. Also ich war jetzt dieses Jahr in der Türkei mit meiner Freundin und es war ganz schlimm. Also ich habe mir so einen Badeanzug gekauft, dass man wirklich kaum Flecken sieht. Aber es geht ja auch nicht alles zu bedecken, weil an den Beinen habe ich auch. Und im Gesicht bin ich immer also mit Schminke an den Strand gegangen. Das war mir so peinlich. Also es ist schon wahnsinnig, was man so einfach von heute auf morgen kriegen kann. Ja, ne? Also das hättest du dir wahrscheinlich vorher auch nie ausgemalt. Nee, wahrscheinlich immer ganz normal gelebt früher. Ja. Liebe Carmen, dann drücke ich dir erstmal für Montag die Daumen, dass die Untersuchungen da und die Beratungen gut ablaufen. Und wenn es dann zur Operation kommt, vielleicht ja Anfang des Jahres oder so, könnte ja sein, dass das funktioniert und dass du nicht wieder rückfällig wirst im Gesicht. Ja, das wäre ja wahrscheinlich dann wie ein neues Leben, ne? Wenn du wieder rauskommst. Auf jeden Fall nicht mehr schminken. Also das ist echt das Problem. Weil meine Haut, die leidet drunter, ne? Ich kriege Pickel und trockene Haut und so, also schon schlimm. Liebe Carmen, von mir aus und von tausenden anderen Menschen auch. Toi, toi, toi, wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Eva, 26. Hallo Eva. Ja, hallo Domian. Hi. Mein Problem ist, ich bin alleinerziehend. Ich lebe mit meiner Tochter zusammen. Sie ist erst über 2 Jahre alt. Und ich habe auch keine Beziehung seit 2 Jahren, keine Feste gehabt. Eva? Ja. Geh ganz nah ans Telefon. Wir verstehen dich nicht so ganz gut. Nein. Ja, und ich habe auch keine Beziehung seit 2 Jahren gehabt. Ich bin geschieden. Wo ist denn der Vater des Kindes? Bitte? Der Vater des Kindes, wo ist der? Der hat, bevor sie geboren wurde, hat er eine andere Freundin kennengelernt. Und ich habe auch so, der war auch drogenabhängig. Also kein Kontakt mehr jetzt? eigentlich, ich sehe ihn manchmal so, aber nicht, dass wir uns jetzt treffen. Ja. Also so ist die Situation. Du bist alleinerziehend, hast ein zweijähriges Kind und bist ja auch sehr allein und sehr einsam. Ja, und das eigentlich, ich habe vor 2 Monaten jemanden kennengelernt. Mhm. Ich habe aber keine feste Beziehung mit dieser Person. Ich habe aber so Vertrauen jetzt so zu dieser Person. Und Eva, ja. Weswegen hast du mich angerufen? Da ist ein Grund hinter, ne? Oder eine Frage. Ja, eben, das wollte ich gerade da. Mhm. Das war nur so, ja. Und das ist so, dass wir schlafen auch miteinander, aber wir sind nicht fest zusammen. Mhm. Und ja, er hat mir auch gar nichts versprochen, aber das ist so Sache, er verlangt auch manchmal Sachen von mir, die ich nicht machen möchte. So. Was denn? Ja, auch Oralsex. So. Oralsex? Ja. Mhm. Wie alt ist denn der Mann? Der ist 24. 24? Ja. Mhm. Also ein bisschen jünger noch als du. Ja. Mhm. Er verlangt Oralsex von dir, das magst du nicht und hast doch, du... Doch, ich mag gern, aber wenn wir auch schlafen, nicht das, weil er ist auch zu mir so zärtlich und so im Bett. Ich vermisse das auch manchmal so, weil ich habe auch lange schon nicht mit so, war ich mit niemandem so zusammen. Also du machst es schon, aber du hast gerade gesagt, dass du es... Doch, ich mag, aber nicht, wenn er jetzt nur, manchmal möchte er, dass nur ich mache so. Mhm. Wenn ich jetzt nicht mit ihm schlafe und so, dass ich nur ihn verwöhne. Und ach so, so. Ich verstehe. Und für mich ist das so ein bisschen, ich will das jetzt nicht sagen, aber ob er erniedrigend ist. Erniedrigend, ja. Ja. Ja. Was verlangt er denn noch von dir, was du nicht magst? Ja, eigentlich nur da. Mhm. Hast du denn, also es geht nochmal im Klartext, es geht nur darum, wenn ihr keinen Sex habt, dass er das von dir verlangt, dass du es nur machen sollst. Ja, weil er sagt, dass er eigentlich nicht mit mir, nur nach mir kommt, um mit mir zu schlafen, um mit mir Sex zu haben. Er kann auch sich gern mit mir unterhalten. Er ist auch sehr nett zu meiner Tochter und kann mit ihr umgehen. Das hat mir auch eigentlich gefallen. Eva, aber wenn du das... Eva. Ja, aber ich habe das Gefühl, er will doch. Wenn du das Gefühl hast... Ja. Dass du keine Lust hast, mit ihm oralen Sex zu haben, auf diese Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, dann mach es nicht. Dann mach es nicht. Mache nur das, wozu du wirklich auch Lust hast. Ja. Nur das und lass dich da auf gar keinen Kompromiss ein. Das ist wirklich dein gutes Recht. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja, eben, aber letztens war es so, dass er direkt gegangen ist, weil er hat mir gesagt, ich nerve ihn. Dann weil ist, Eva, wenn, so wenn dieser Mann dann geht, nachdem du das nicht möchtest, dann ist er es auch nicht wert, dass er dein Freund ist. Ja. Dann nutzt er dich sexuell nur aus. Und das darf nicht sein. Dann sei lieber alleine, als so einen Typ an der Seite zu haben. Ganz klar. Du möchtest gerne eine Beziehung haben und einen Freund, ne? Ja, ich wollte eigentlich, dass, wenn er zum Beispiel nicht feste Beziehung möchte, war ich aber gerne mit ihm auch so. Mhm. Weil wir haben auch manchmal gespielt etwas oder so. Ich verstehe. Unterhalten. Ich habe mich auch sehr ihm vertraut und ich habe jetzt Angst, dass er mich jetzt auslacht oder so. Weil ich habe ihm auch private Sachen auch erzählt. Ich finde, das ist gar kein Grund, dich auszulachen. Ja. Und ich finde, dass du da keine großen Konzessionen machen darfst. Nur aus Angst, dass du vielleicht hinterher ganz alleine wieder dastehst. Ja, eben. Mach nur das, was Eva, mach das, was dein Herz und was dein Gefühl sagt. Das ist das Allerrichtigste für dich. Und wenn er da aggressiv oder sickig drauf reagiert, dann lass ihn ziehen. Ja. Ja, das ist ganz klar meine Meinung. Auch, ja, ich bin auch so, dass ich da wieder anrufe ihn. Oder ich weiß, dass das falsch ist. Lauf ihm bloß nicht nach. Ja. Und lass dich nicht ausnutzen. Liebe Eva, alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.29 Uhr und... 8 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk, von Radio 1 Live und dem WDR. Und heute Nacht könnt ihr hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Vielleicht ruft ja auch noch der Nikolaus an. Mal sehen, was der zu sagen hat, was für ein Thema der hat. Telefonnummer 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse 1live zusammenschreiben @wdr.de. Bevor es weitergeht, haben wir jetzt eine Postecke mal wieder, eine kleine Domian-Postecke. Ein E-Mail habe ich bekommen von einem Chef einer Firma. Der Mann heißt Thies mit Vorname. Firma, glaube ich, Connecta oder so ähnlich. Hallo Jürgen, da mir deine Frage Technik und Rhetorik sehr gefällt, die wir für unsere Tätigkeit gut gebrauchen können, in Klammern Verkauf, habe ich jetzt für meine Mitarbeiter einen Zuschauzwang verhängt. Dafür fangen wir morgens eine Stunde später an. Mach weiter so und ich wünsche dir eine Sendung im Abendprogramm eines Privatsenders. Viele Grüße, Thies. Also das Abendprogramm ist sicherlich eine sehr attraktive Sendezeit. Ein Fax haben wir bekommen von Nicole aus Hagen und das ist ein Feedback auf eine Sendung vom 11. November und sie schreibt, hallo Domian, in der Nacht vom 10. auf 11. November habe ich mich bei euch gemeldet und kam auch zu Wort. Mein Thema war damals Frust durch Arbeitslosigkeit. Du hast mir Mut gemacht und mich zum Durchhalten bewegt. Wie durch ein Wunder erhielt ich ein paar Tage später eine positive Antwort auf eine meiner Bewerbungen. Lange Rede, kurzer Sinn, seit 1. Dezember 97 habe ich wieder eine Stelle. Ich möchte dir danken dafür, dass du mir Mut gemacht hast. Es tat ganz gut, mit einem Fremden bzw. Außenstehenden darüber zu reden. Mach bloß weiter, so Domian. Viele Grüße. Vielen herzlichen Dank für das Feedback. Freut uns sehr. Dann ein sehr schöner Brief von Thomas, über den ich mich sehr gefreut habe, von Thomas aus Herford. Lieber Jürgen Domian, gestern Abend habe ich wieder mal dein 1 Live Talk Radio im Fernsehen gesehen. Und du hast erzählt, dass du am 21. Dezember 40 Jahre alt wirst. Jetzt möchte ich dir schon heute ein kleines Geschenk machen, indem ich dir erzähle, dass meine 77-jährige Mutter dich kürzlich entdeckt hat, als sie mit einer Herzattacke im Bett lag und dachte, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen. Anstatt den Notruf 112 anzutelefonieren, hat sie den Fernsehknopf gedrückt und hat deine Sendung gesehen und ist dabei auf den Gedanken, auf andere Gedanken als die Herzensenge gekommen. Am nächsten Tag hat sie mir von deiner Sendung mit den Worten erzählt, diese Sendung schaue ich jetzt jeden Abend. Das ist wirklich ein sehr nettes kleines Geburtstagsgeschenk, freue ich mich sehr. Schönen Gruß an Thomas und auch an die Frau Mama, die 77-jährige Mutter von Thomas. Ein viel weniger netter Brief, der mich erreicht hat, kurioserweise sogar an meine Privatadresse, ich weiß gar nicht, wie die Dame das rausbekommen hat. Lea S. aus Gütersloh, ohne genauen Absender und auch ohne Anrede. Sie schreibt, die Frau Lea S., ich habe mir Ihre Sendung jetzt einige Wochen angetan. Ich finde widerlich, wie sich die Leute bei Ihnen zur Schau stellen und ich finde widerlich, dass Sie offenbar vor keiner Frage zurückschrecken und sei sie auch noch so intim. Hätte ich zu sagen, ich würde Ihre Sendung sofort absetzen. Liebe Frau Lea S., schön für uns alle, dass Sie nichts zu sagen haben. Dann ein Fax von Renate aus Augsburg. Lieber Jürgen, nachdem du das Brennnessel-Experiment gemacht hast, konnte ich meinen Mann überreden, es auch zu tun. Er hat es getan, wir haben es getan. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir finden in unserer ganzen Umgebung keine Brennnesseln mehr. Nach der ersten heftigen Frostnacht sind nämlich alle welk. Was sollen wir tun? Liebe Renate, ihr müsst ganz, ganz schnell verreisen nach Südeuropa, in Länder, wo es noch Brennnesseln gibt. Und ich wünsche euch viel, viel, viel Vergnügen. Peter, 38 Jahre, mit dem geht's jetzt weiter. Hi. Hallo Peter. Hallo Domian. Peter bist du, Domian bin ich. Ja, genau. Hallo. Hallo, ich bin nicht der Nikolaus. Und ich komme auch etwas spät. Eigentlich wollte ich zum Thema des gestrigen Abends was sagen, zur verbotenen Liebe. Ja. Denn ich bin katholischer Priester und ich bin schwuler katholischer Priester. Oh, das klingt nach großem Problem. Ja, also ich denke mal so, das hat einen langen Teil meines Lebens mir keine Probleme bereitet, bis ich mich vor ein paar Jahren verliebt habe. Mhm. da habe ich mir dann selbst vor mir offiziell eingestanden, dass ich schwul bin. Mhm. Und bis dahin habe ich das immer sehr schön verdrängen können. Mhm. Hast du eine Gemeinde? Ja. Du hast eine Gemeinde? Ja. Mhm. Und, es sind auch ein paar Leute in der Gemeinde, also zu denen ich sehr großes Vertrauen habe, die wissen das auch. Mhm. Aber natürlich nicht alle. Natürlich nicht. Du hast dich verliebt in jemanden? Ja. Wie hast du diesen Mann kennengelernt? Den habe ich im Urlaub kennengelernt. Aber mhm. das war eigentlich nur eine Schwärmerei meinerseits, nicht von ihm aus. Aber da habe ich also mir dann zum ersten Mal gesagt, also ich glaube, Junge, du bist dann mhm. doch schwul. Wie alt warst du da? Da war ich 32, glaube mhm. ich. Auch schon ein eher fortgeschrittenes Alter, ne? Für, ja. so eine, für solche Gedanken. Wie hast du dich denn vorher sexuell eingestuft? Also ich habe das immer erfolgreich verdrängt. Mhm. Also ich denke mal, auch in meiner theologischen Ausbildung bin ich mit Sexualität konfrontiert worden, oder mhm. man wollte es zumindest, aber weil ich ja Priester werden wollte, habe ich das immer schön zur Seite gestellt. Du hattest all die Jahre nie ein sexuelles Erlebnis, eine Nein. Erfahrung? Ja. Nein. Man redet sehr, ich habe sehr selten die Gelegenheit, mit einem Priester über auch solche Themen zu reden. Ja. Und dann auch, ich glaube, dass ich mit dir auch offen drüber reden kann. Ja. Wie hast du das denn dann für dich selbst praktiziert? Hast du onaniert in der ja. Zeit? Ja. Hat man da als Priester nicht auch ein schlechtes Gewissen? Nee, das eigentlich nicht. Das nicht? Nee. Welche Fantasien hattest du dann als Priester beim Onanieren? Das war gemischt. Das war schon gemischt. Das bezog sich sowohl auf Frauen als auch auf Männer. Ja. Aber wenn man noch gar keine Erfahrung so gemacht hat, dann fehlen einem ja auch die Bilder. Was für Fantasien hast du da gehabt? Ja, das war immer, also ich habe mir dann schon, also es war also immer so, dass Menschen mich sexuell angezogen haben, die mir fremd waren, mhm. also mit denen ich nichts zu tun hatte. Also durchaus jemand aus der Gemeinde auch, der dir gefallen hat? Nee, eben nicht, das nicht, weil die mir ja vertraut waren. Ja, ich dachte so Leute, die man nur vom Sehen aus kennt. Oder? Ach so, ja gut, okay, das, mhm. das vielleicht wohl. Ja. Aber eben nicht Leute, mit denen ich befreundet war, die haben mich sexuell dann nicht angezogen. Mhm. Mhm. Oder wahrscheinlich habe ich mich selbst davor geschützt, mhm. damit da nicht mehr passiert mhm. oder so. Und das habe ich also immer auf andere, mhm. halt auf Bilder, vielleicht auch mal hier und da einen Pornofilm. Ach, das hast du dir dann auch schon ich, besorgt? Ja, das habe ich mir nicht besorgt, da bin ich ins Kino gegangen. Ins Kino, aber das ist ja auch schon ein Schritt, ne? Als Geistlicher ja. dann in mhm. ein Pornokino zu gehen. Mhm. Hast du da nicht tierisch Angst gehabt, dass sich da jemand vielleicht erkennen könnte? Ich bin dafür, glaube ich, 250 Kilometer weggefahren. Mhm. Bist du dann in einen heterosexuellen Pornofilm gegangen? Oder? Ja, da, ich meine, es gibt ja diese Kabinen, in denen man durchmischen kann. Mhm. Wobei ich dann allerdings auch mir eingestehen musste, dass ich die heterosexuellen Filme nicht so gut fand, beziehungsweise ich dann immer von der Ausbeutung der Frau hörte, die in diesen Filmen auch. Ne? Und hast dem zugestimmt dann, ne? Ja, hab dann gedacht, naja. Und bin dann weiter durch 99 Programme gedüst. Also ja, so. Und in dieser ganzen Zeit hast du für dich so die Thematik verdrängt, ob du ja. denn nur schwul bist oder nicht. Du ja. hast es einfach so gar nicht weiter vertieft. Nee. Mhm. Kamst du denn nicht ständig dann doch in eine Identitätskrise? Du hast ja nur als katholischer Geistlicher, was die Sexualmoral angeht, nach außen ganz andere Dinge zu vertreten, als ins Pornokino zu gehen. War das so eine Zwiegespaltenheit in dir? Nee, also ich habe festgestellt im Laufe meiner Priesterjahre, sage ich mal so, also wenn ich heute Briefe lese oder von Briefen hören, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe, dann habe ich einfach eine Entwicklung mitgemacht vom konservativen, konservativ-katholischen mhm. Mann bis hin zu einem sehr toleranten und offenen mhm. Mann. Das heißt, du vertrittst nach außen nicht die teilweise sehr rigiden Vorstellungen der katholischen Kirche? Ich vertrete sie nicht, ich sage das von der Kanzel aus, das, was ich selbst vertreten kann mhm. und halte mich, und ich behaupte heute, die Kirche sollte sich vom Thema Sexualität erstmal die nächsten paar Jahre raushalten aus dem Thema und wieder sich auf Werte und auf Dinge zurückziehen, wo sie auch wirklich was zu sagen hat und zu sagen kann. Wobei das natürlich schon eine revolutionäre Forderung ist, ne? Finde ich schon, eine katholische Kirche das zu fordern. Lassen wir weiter über dich reden. Ja. Mit 32 hast du dann dich zum ersten Mal verliebt im Urlaub in einen Mann. Wie ging es dann weiter, so in der homosexuellen Entwicklung? Dann habe ich, das einem befreundeten Priester erzählt. Mhm. Der dann, den ich also auch schon über mehrere Jahre kannte. Was aber sicher auch eine große Überwindung ist, ne? Ja, mhm. aber ich war da halt in dem Gefühl, dass, das Verliebtsein, dass ich auch jemandem das irgendwie erzählen musste, mhm. glaube ich. dem habe ich das erzählt und dann hat er mir eingestanden, dass er ähnlich fühlt. Mhm. Darf ich eben zwischenfragen, dieses Verliebtsein, hast du das als etwas Schlechtes, weil es auf einen Mann, das nicht? Nee, also ich habe zum ersten Mal das Bild verstanden, was es halt Schmetterling im Bauch zu haben, zum Beispiel. Ja, ja. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, dann hat er gesagt, er fühlt ähnlich. Und dann haben wir beide uns nur ganz erstaunt angeguckt und haben uns selbst gefragt, warum wir nicht vielleicht schon Jahre eher über sowas hätten sprechen können. Ja. Und und diese, sagen wir mal, meine Liebe, die hat sich ja nicht erfüllt, sag ich mal so. Die Urlaubsgeschichte und dann habe ich für mich einfach weiter gesucht und und wenn man dann natürlich seinen Blick etwas öffnet und seinen Horizont öffnet, findet man auch Leute, die einem diesbezüglich weiterhelfen. Mhm. Gibt es da so richtig anonyme Gruppen von katholischen Geistlichen? Es gibt sogenannte schwule Priestergruppen. Mhm. Also die gibt es. Aber das ist alles streng geheim, ne? Das darf dann ja nicht so durchsickern an die Amtskirche. Ja, also ich denke mal, dass wir uns selbst, um uns selbst zu schützen, um Anonymität bemühen. Ja. Aber es gibt schon durchaus, das weiß ich von einer Gruppe, dass die einen ehemaligen Priester haben, der sehr offen ist, der auch sagt, ich bin in einer solchen Gruppe und der sogar mit dem Bischof dieses Bistums Kontakt hat. Das und ist der dann sagt, es ist gut, wenn sie mit den schwulen Priestern sprechen. Das ist eine Seltenheit, würde ich sagen, noch, ne? Also unter den Bischofen. Wir wollen mal sagen, es ist nicht der Bischof von Fulda. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Peter, lebst du im Moment auch in einer Beziehung? Nein. Nein. Nein. Und du fährst immer noch 250 Kilometer, um Männer kennenzulernen? Nein, ich traue mich jetzt etwas mehr. Mhm. Es ist auch erstaunlich, dass man halt schon feststellt, dass die Szene, wenn man was so sagen will, einen auch sogar schützt. Mhm. Also die homosexuelle Szene meinst du? Die homosexuelle Szene. Ja. Also ich bin mal in einer Nachbarstadt, dann auch in einem schwulen Zentrum gewesen. Mhm. Und da habe ich also festgestellt, da habe ich eben auch Leute aus meiner Stadt gesehen und sogar jemanden aus meiner Gemeinde. Und man hält dicht. Ja, man hält dicht. Mhm. Ja. Ja. Ja. Man hält dicht. Wobei, Luri, du riskierst ja, also jetzt was deinen Job angeht, Kopf und Kragen. Ne? Es kann ja passieren, wenn das richtig durchsickert, dass man dich rausschmeißt. Nee, das weiß ich nicht. Also ich denke mir, dass man mich rausschmeißt, wenn ich jetzt jemanden in mein Pfarrhaus holen würde und mit einem Mann leben würde. Mhm. Dann riskiere ich Kopf und Kragen. Mhm. Ich würde Kopf und Kragen riskieren, wenn ich mit jemandem im Bett erwischt würde. Mhm. Mhm. Aber zunächst einmal kann man mich ja nicht aufgrund, und ich glaube, das passiert auch nicht ich bin nicht im Bistum Fulda, dass man mich aufgrund meines Schwulseins rausschmeißt. Also bist du einem Bischof zugeordnet, der da auch eher tolerant ausgerichtet ist? Ja. Ja? Ja. Mhm. Hast du über Homosexualität schon mal in der Kirche gepredigt? Ja, aber in einem sehr umfassenden Maß. Also ich nehme das Thema Homosexualität schon dann auch in den Mund. Mhm. Ist das nicht dann für dich wirklich ein Spagat? Denn die katholische Kirche hat ja nun ihre klaren Positionen. Der Vatikan, der Papst hat die klaren Aussagen getroffen zum Thema Schwulsein. Ich selbst hatte schon einige heftige Auseinandersetzungen mit Vertretern der katholischen Kirche über dieses Thema. Und wenn du da als Priester stehst und dich entgegengesetzt äußerst, das ist doch sicher sehr schwierig für dich, oder? Also ich sage dann immer, es ist eine Frage auch des Verhaltens von Gemeinde auch. Mhm. Also ich habe bis jetzt auf diese Predigten noch keine negative Reaktion gehört. Mhm. Also das Einzige, dass mal eine Reaktion kam, wo dann schon also Leute sich bei einer Etage höher beschwert haben, war eine Predigt, wo es um Scheidung ging. Mhm. Ich glaube ja mittlerweile auch, dass das Gros der Gemeinden toleranter und liberaler und moderner ist, als der Papst es ist. Ja, ne? Ja. Wie also siehst du zumindest sich zumindest anders damit auseinandersetzen. Mhm. Wie würdest du es einschätzen, wenn das so richtig jetzt in der Gemeinde bekannt würde? Hast du den Eindruck, du kennst ja nun sehr viele Leute bei dir um dich herum, es gibt ja einige Beispiele in der evangelischen Kirche, würden die Leute zu dir stehen? Kann ich ganz schlecht einschätzen. Also ich bin in einer, also in dieser Schulenpriestergruppe, da gibt es zwei, drei Leute, die auch einen Freund haben und die dann in der Gruppe zumindest auch erzählen, dass ihr Freund ins Pfarrhaus kommt und auch da schläft und dass die Gemeinde das davon weiß. Also ich kann, also ich würde das Experiment heute nicht wagen wollen. Das bedeutet ja, dass deine Zukunft doch weiter ja mit Heimlichkeiten verlaufen wird oder vielleicht dein ganzes Leben. Ja, du wirst nie, wenn du jetzt einen Mann, eine große Liebe findest, richtig, so wie man das eigentlich gerne möchte, dann mit dem offen zusammenleben können. Ja, das ist halt für mich die Frage. Also ich habe mal vor kurzem, weil ich habe ich mal mit einer Freundin drüber gesprochen und habe gesagt, es ist ja auch so, dass ich im Augenblick, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich einen Freund hätte und wir würden uns abends dann zu Hause bei mir dann was treffen, ich habe, mein Tag ist so voll und so zu, dass ich gar nicht weiß, ob ich für den Zeit hätte. Darum sagte die Freundin zu mir, wenn du jemanden triffst und findest, den du liebst, dann findest du auch die Zeit. Dann hast du die Zeit, genau. Und dann wäre ja halt die Frage, wenn ich jemanden finde, den ich liebe, ob ich da nicht nur die Zeit finde, sondern auch dann sage, okay, dann gebe ich den Beruf halt auf. Das wollte ich dich fragen. Also solche Gedanken gibt es durchaus und du könntest dir auch das vorstellen, dass du für eine Liebe dann noch diesen Beruf, der dir wahrscheinlich dann auch sehr am Herzen liegt, trotzdem aufgeben würdest. Ja, aber das ist für mich immer noch so, ich weiß gar nicht, ich bin da glaube ich selbst auch in mir ein bisschen zwiegespalten. Es ist ja auch hypothetisch, ne? Das ist ja auch eine Frage, die letztendlich erst auf dich zukommt, wenn wirklich die große Liebe da ist. Ja, und auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich mich überhaupt bereit mache für eine große Liebe oder ob ich nicht so zu bin, dass ich gar nicht offen bin für jemanden, damit ich eine Beziehung eingehe. Ja, das stimmt. Das kann natürlich so eine Gegenreaktion immer wieder auslösen. Ja. Ich finde das sehr, sehr interessant und sehr, sehr toll, dass du heute Abend hier anrufst, weil ich im Rahmen auch dieser Sendung immer wieder mitbekomme und leider Gottes immer noch mitbekomme, dass junge Leute, auch junge Christen, evangelische oder katholische, die merken, dass sie homosexuell sind, dass sie schwul sind, dass sie große Probleme haben, diese sexuelle Veranlagung, Neigung zu verbinden mit ihrem christlichen Glauben. Wenn du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen könntest. Also ich denke mir so, dass ich ein paar auch heterosexuelle Kollegen, sag ich mal von mir auch, kenne und mit vor denen ich mich auch geoutet habe, dass es eine Generation von Priestern gibt, die dem auch durchaus tolerant gegenüberstehen und auch Leute in der Gemeinde haben. Ich meinte jetzt, im Prinzip ist es noch viel einfacher. Ich meinte, kann man als Christ schwul sein, wenn die Bibel doch teilweise ganz andere Sachen sagt? Die Bibel sagt ja keine anderen Sachen. Also ich gehe mal davon aus, dass es immer die Institution ist. Und also immer eine Institution ist. Und da muss ich sagen, dass sich jeder schwule Christ auch die Gemeinde suchen soll und hoffentlich auch findet, in der er sein Schwulsein oder auch seine Sexualität einfach auch lebt. Ja, und du sagst auch. Das gilt ja auch für wiederverheiratete Geschiedene, das gleiche Problem. Und du sagst auch ganz klar, du sagst als Priester, als katholischer Priester, dass die Liebe zu einem Mann genauso gleichwertig und tief und rein ist oder sein kann wie die Liebe zu einer Frau. Ich denke schon, ja. Ja. Ja. Nach deiner Einschätzung, wie viele Schwule gibt es in der katholischen Kirche? Man hat ja so seine Vorstellung. Ich denke ja manchmal, fast die Hälfte ist schwul. Aber ich behaupte heute steif und fest. Also ich sag mal einfach, wenn wir alle das Händchen heben würden und wenn wir alle unsere Arbeit niederlegen würden, also wenn wir für einen Tag streiken würden, dann legen viele Bistümer erstmal lahm. Das glaube ich auch. Und vielleicht geht das alles noch bis nach tief nach Italien rein, ne? Bis in den Vatikan. Ja, ich glaube, ich bin immer sehr, also ich habe früher gesagt, wenn man mich vor 15 Jahren gefragt hätte, ob ich irgendeinen Priester kennen würde, der eine Beziehung zu seiner Haushälterin hätte oder der schwul ist, dann hätte ich gesagt, kenne ich nicht. Stimmt auch, kann ich nicht. Jetzt, wo mein Blick offener geworden ist, kann ich sie schon nicht mal an einer Hand abzählen. Also da kenne ich jede Menge. Man wittert das wahrscheinlich auch, ohne dass es ausgesprochen ist, ne? Ja, und man wittert das und man ist ja sich gegenseitig auch offener, weil man ja einen Weggefährten hat, sozusagen. Ja. Das gleiche, ja. Peter, ich fand das sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ist sehr schön, dass du angerufen hast. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen, ich wünsche dir so eine ganz große Liebe. Und ich wünsche dir auch diesen Konflikt, der dann auf dich zukommt. Danke fürs Gespräch. Und ich hoffe, dass du dich für die Liebe entscheidest. Okay. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Peter. Der Ralf ist dran, 21. Bitte? Ja, Ralf, ne? Ach so, ich bin schon dran. Das bist du, ja. Ja, genau. Du bist 21? Ja. Schon ist gut. Ich habe jetzt ganz lange mit dem Peter gesprochen. Ja. Ralf, was ist dein Thema? Ja, also, mein Vater hat eine Beziehung zu einer etwas jüngeren Frau. Ralf, ich muss dich fragen, hast du die Geräte leise geschaltet? Fernseher, Radio, irgendwas koppelt da, sagt mein... Ja, komm, mach mal ein bisschen leise. Mach mal ganz leise bitte, ja, sonst bringt uns das nichts. Hm. Und geh nah an das Telefon. Ich habe sag's mal, fang mal vorne an. Dein Vater hat eine Beziehung. Ja, genau, zu einer jüngeren Frau. Ja. Und, das ist jetzt seit anderthalb Jahren so. Und sie wohnt jetzt, seit einem Jahr wohnt sie hier bei uns. Und seit einem halben Jahr habe ich zu ihr auch schon so eine Beziehung aufgenommen eigentlich. Also weil, ja. Wie alt ist die Frau? Die Frau ist 25. 25, fast in deinem Alter. Und dein Vater ist wie alt? Ja, da frage ich mich jetzt was, weiß ich gar nicht. Naja, wahrscheinlich so um die 40 Ende oder so. Ende 40, 50. Ja. Und deine Eltern sind geschieden oder lebt die Mutter nicht mehr? Nee, meine Mutter lebt schon nicht mehr. Mhm, ja. Wie ist es denn dann zu dem Kontakt zwischen dir und der Freundin deines Vaters gekommen? Ja, mein Vater, der arbeitet halt viel. Er ist auch in der Woche viel unterwegs. Mhm. Aber ist eigentlich nur am Wochenende zu Hause, ne? Mhm. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt auch seit einem halben Jahr arbeitslos bin. Hängst du auch viel zu Hause rum? Ja. Und sie auch? Ja, genau. Mhm. Ist das von dir? Hast du sie angebaggert oder ging es eher von ihr aus? Ja, man hat sich irgendwo... Das haben wir irgendwo in der Mitte getroffen, meine ich. Also von beiden ging es aus. Ja. Mhm. Wie fühlst du dich denn jetzt dabei? Ach, ziemlich schlecht, ne? Mhm. Weil, also jetzt, also das Ding ist, dass es jetzt so konkret geworden, dass, ich muss was, kann man schlecht sagen, also wir haben jetzt auch schon Sex miteinander gehabt. Mhm. Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen auch schon. Ja, mhm. Genau, und jetzt ist es eigentlich auch schon so, also sie glaubt jetzt, das hat sie jedenfalls mir gesagt, ne? Sie glaubt jetzt, dass sie schwanger ist, ne? Und da mein Vater nicht mehr zeugungsfähig ist, da ist das jetzt natürlich klar, ne? Fliegt es auf. Ja, seit dem Anfang ausgehen. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, weißt du, wir haben eigentlich so nicht mehr so viel miteinander zu tun. Also ich mache ja meine Sachen und er so seine Sachen. Dadurch, dass er halt viel arbeitet, ist es halt auch so geworden. Ne? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen deinem Vater gegenüber? Ja, ziemlich. Mhm. Liebst du diese Frau? Oder ist das eine Sache, die aus der Langeweile geboren ist? Nee, also es ist so, ich habe schon starke Gefühle für sie. Ne? Mhm. Und sie für dich auch? Wie schätzt du das ein? Ja, und das ist eben so, das weiß ich eben halt nicht so genau, ne? Mhm. Das sonst, also, das habe ich gerade auch schon mal vorher gesagt, zu einer anderen, wo ich gerade vorher schon mit gesprochen habe, dass, wenn es jetzt von ihr so ernst wäre, oder wo ich wüsste, ne, dass es jetzt so ernst wäre, dann würde ich da vielleicht auch mit drauf eingehen, ne? Mhm. Aber so kann man, ich kann das einfach nicht sagen. Also, du bist da eher skeptisch und traust dir nicht so ganz über den Weg. Ja. War so ungefähr, also kann man nicht genau sagen, mal sagt sie liebt mich halt, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite dann, ja. Dann auch wieder nicht. Ist das nicht für dich dann ziemlich beschissen, wenn dein Vater da ist und du siehst die beiden da rumturteln? Ja, das ist das Schlimmste eigentlich, ne? Also deswegen bin ich am Wochenende, wenn er dann hier ist, dann bin ich meistens außer Haus. Also. Mhm. Was sagt denn die Frau, das Mädchen, wie das jetzt weitergehen soll? Ich meine, die hat ja die letztendlich komplizierteste Rolle in der ganzen Geschichte. Ja, das ist jetzt so der Schlüsselpunkt, ne? Also wo wir im Moment aber beide nicht mehr wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Mhm. Und jetzt muss man eben halt entscheiden, ob, also sofern das jetzt alles stimmt, was sie sagt, ne? Mhm. Dass man dann, man muss halt eben jetzt darüber nachdenken, was man jetzt weitermacht. Mhm. Hat dein Vater viel Geld? Nee. Ich frag nur, was da vielleicht für Motivationen hinterstecken bei ihr, dass sie eher, muss jetzt nicht so sein, aber es war halt so eine Überlegung mal. Hat sie sich denn dir gegenüber mal geäußert, welche Gefühle sie deinem Vater noch gegenüber hat? Ja, also so direkt haben wir so eigentlich nicht darüber gesprochen. Ne? Also es geht, wenn wir zusammen sind, dann geht es eigentlich mehr so nur um uns auch. Ne? Also Aber Ralf, das geht so nicht weiter. Ja, ich weiß. Das geht so nicht weiter. Das sind ja die Grundfragen. Die Grundfrage ist, was empfindet sie deinem Vater gegenüber und was empfindet sie dir gegenüber? Ja. Ne, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja. Danach können erst richtig Entscheidungen gefällt werden. Jetzt ist die Sache aber noch komplizierter, weil sie noch schwanger ist. Und es fliegt ja eh alles auf, wenn das ganz klar ist, dass dein Vater zeugungsunfähig ist, dann führt ja gar kein Weg mehr an der Wahrheit vorbei. Ja, ich weiß. Ich wollte einfach auch nur mal drüber sprechen. Also ich wollte einfach mit jemandem drüber sprechen. Ich finde ganz klar, dass du mit der Frau Tacheles reden musst. Mhm. Ne? Und dass die jetzt auch mal sich bekennen sollte dazu, was sie für dich empfindet und ob sie sich eine Zukunft mit dir vorstellen kann, wenn da ein Kind kommt, ob ihr wirklich zusammen ein Paar, eine Familie werden könntet. Ja. Das ist die ganz wichtige Frage jetzt. Ja. Ich habe jetzt, das Problem ist, jetzt habe ich aber noch, ich habe jetzt auch noch wieder jemanden auch kennengelernt, ne? Eine andere Frau. Ja. Mhm. Na, das ist jetzt eben halt auch noch, ne? Dann, ach, Alter, das ist extrem schwierig. Mhm. Also ist das für dich auch nicht so die große Lebensliebe, wa? Die Frau? Ja, weiß nicht, also man kann das, weiß nicht, ist immer so schwierig. Also wenn wir zusammen sind, ist immer schön, aber. Mhm. Weißt du, mir klingt das fast so, als wäre das so wirklich so aus der Lage entstanden, wir beide sind jetzt hier zusammen in der Wohnung, wir haben viel Zeit und na gut, dann kommen wir uns auch mal ein bisschen näher, aber mir ist es nicht. Kann das sein? Ja, wenn ich jetzt sehe, dass ich zu der anderen Frau dann eben halt auch so viele Gefühle habe, das ist eben, ja, immer schwieriger. Also. Mhm. Also auf jeden Fall muss jetzt was passieren, auch allein wegen des Kindes, ne? Ja, dass du unterwegs bist. Ja, genau deswegen. Setz dich mit dir an einen Tisch und redet mal wirklich ganz offen miteinander. Super wichtig und ganz schnell vor allen Dingen. Und da würde ich mich an deiner Stelle auch mal bald entscheiden, was du willst. Und mich dann auch zurücknehmen. Du musst einfach für dich auch eine Entscheidung fällen. Will ich jetzt mit der Frau oder will ich nicht? Und das kannst du erst entscheiden, wenn sie auch mal ein bisschen was von sich erzählt hat, was sie für dich empfindet. Ja, okay. Also Ralf, das wird jetzt die nächsten Tage in Rede, Redetage. Jetzt im Moment ist das also nicht so der Punkt, wo sich erst entscheiden muss. Ne? Mhm, genau. Oh, war ja schwierig. Ja, ich weiß. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Ralf. Tschüss. Roland, 21. Ja, hallo. Roland, guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Ja, habe ich jetzt ein Problem, und zwar ist mein Glied zu klein. Dein Glied ist zu klein? Aha. Roland, wie groß ist es denn? Ja, das kann ich jetzt schlecht sagen. Das muss ich jetzt wissen, um es beurteilen zu können. Ja, sagen wir mal, also... Du hast es ja schon mal, du hast es ja gemessen, ne? Ja, schon. Ja, dann erzähl mal. Also so im Steifen zusammen, das ist so 14 Zentimeter. 14 Zentimeter? Mhm. Ist aber noch ganz okay. Ist nicht so der Mega-Knaller, aber ist doch ganz okay. Warum denkst du, es ist zu klein? Also, ich war jetzt am Sonntag beim Fußballspielen. Mhm. Also, meinen Brüdern, die haben mich da hingezogen. Mhm. Und da haben wir ja nachher auch geduscht. Und ich habe so noch nie so Kontakt gehabt mit anderen Männern so. Mhm. Und dann habe ich gesehen, beim Duschen halt dann, dass den anderen eher nicht größer war. Also, ja, aber die waren ja da auch nicht irrigiert. Ne? Nee, waren sie nicht, ne? Mhm. Ich mache aus. Beim Duschen nach dem Fußball. Aber, also beim... Roland, manch ein schlaffes Glied wirkt groß und ist hinterher überhaupt nicht groß, wenn es irrigiert ist. Und manch ein klein wirkendes bringt es richtig auf Zentimeter hinterher. Du bist auf jeden Fall jetzt verunsichert nach dem, was du gesehen hast. Ja, genau. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich nächsten Sonntag wieder hingehen soll. Doch. Stehe zu deinem relativ kleinen Glied, Roland. 14 cm irrigiert ist okay. Mach dir keinen Kopf. Ist okay. Wirklich, wenn du jetzt 5 cm gesagt hättest, dann hätte ich dir zugestimmt und hätte gesagt, naja, ist vielleicht nicht so ganz doll. Mit 14 cm kommst du gut durchs Leben. Ist gut noch. Okay, ist noch genug und geh duschen nächste Woche. Okay. Alles klar. Tschüss, Roland. Ciao. Tschüss. 14 cm, da träumen doch manche von. Meine Lieben, das war's für diese Woche in der Technik heute Nacht. Annette Bastian. Und ich sage herzlichen Dank an mein Team, an Gerald Baas, an Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Andrea Feist, Ben Fritz, Tom Andreas, Tom Bildhauer und Elke Puls. Und unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ich will provozieren. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Am eigenen Schopf herausgezogen. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Lasst euch schön beschenken vom Nikolaus, heute Nacht noch oder morgen früh. Und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.